Wie es ist, muss es nicht bleiben. Klassenkampf in die Offensive. 1. Mai-Zeitung 2026 von Perspektive Kommunismus. Zeitung für Klassenkampf und Revolution. Liebe LeserInnen, gehaltet ein Exemplar der 1. Mai-Zeitung von Perspektive Kommunismus in den Händen. Die geben diese Zeitung jedes Jahr in Eigenproduktion heraus, damit sie in ganz Deutschland kostenlos verteilt werden kann. Im letzten Jahr schrieben wir in der Einleitung: Es ist uns dieses Jahr besonders schwer gefallen, eine Zeitung zu erstellen, die halbwegs aktuell ist. Denn gefühlt überschlagen sich die Ereignisse. Und auch 2026 bietet kaum Gelegenheit zum Durchatmen zwischen all den Nachrichten über die Zuspitzung von Krisen und Zerstörung quer über den Globus. Die Geschwindigkeit, mit der sich die kapitalistischen Krisen entfalten und gegenseitig verstärken, kann überwältigen und lähmen. Es wäre der erste Fehler, sich in diesen Ereignissen einfach ohnmächtig zu ergeben und den Kopf in den Sand zu stecken. Die Annahme, dass alles naturgemäß immer schlechter wird und es keinen Ausweg aus dieser Spirale gäbe, ist historisch durch erfolgreiche Revolutionen in vielen Teilen der Welt widerlegt. Perspektive Kommunismus ist 2014 mit keinem geringeren Ziel angetreten, als zum Bruch mit diesen Verhältnissen beizutragen. Die kämpfen im Alltag in unterschiedlichen Bereichen vor unserer Haustür gegen Rechte, die besondere Unterdrückung der Frau, Stellenabbau, Umweltzerstörung und führen diese Kämpfe im großen Ganzen für die Revolution zusammen. Wir begehen den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterinnenklasse. Dieser Tag steht seit über 130 Jahren dafür, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Am 1. Mai stehen wir Schulter an Schulter auf der Straße, auf revolutionären Demonstrationen und Gewerkschaftskundgebungen, organisieren wir Straßenfeste und selbstbestimmte Aktionen. Der 1. Mai steht für das, was wir in diesen turbulenten Zeiten brauchen: Kontinuität, langfristige Organisierung und eine Perspektive, die über all die kleinen, alltäglichen Schläge und Kämpfe hinausweist. Die Perspektive, das kapitalistische System endlich auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Viel Spaß beim Lesen, wir sehen uns auf der Straße. Die alte Ordnung ist auf Sand gebaut. Kämpfen wir für eine neue. Die Ereignisse und Nachrichten überschlagen sich. Krieg und Katastrophen, weltweit politische und diplomatische Konflikte, Zollkrieg, neue Allianzen, Wirtschaftskrise. Die Reden der PolitikerInnen sind voll dramatischer Bilder. Wir stehen am Scheideweg, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät und so weiter. Was steckt wirklich dahinter? Was hat sich geändert? Die Rede ist von nichts weniger als einer fundamentalen Neuordnung der Welt. Wer wird die kommende Zeit dominieren und mit welchen Mitteln? Neben diesen Spielen der Mächtigen ist die große Frage aber, wird das auch eine Zeit, in der wir unsere Interessen, die der arbeitenden Klasse, organisieren und durchsetzen können? Und was bedeuten diese Entwicklungen ganz akut für uns alle, die unter den Auswirkungen der zerfallenden Weltordnung leiden? Made in Germany is over. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Zehntausende Entlassungen in der Industrie, ein Höchststand an Insolvenzen und Arbeitslosen. Merz und Co. wollen uns einreden, dass das daran liegt, dass sie alle zu wenig arbeiten, zu oft krank sind oder zu teure Sozialsysteme haben. Die Maske der sozialen Marktwirtschaft wird aufgrund von vermeintlichen Zwängen entsorgt. Was steckt hinter der Krise? Die deutsche Wirtschaft ist auf Export eingestellt. Das heißt, der Reichtum hier basiert darauf, anderen Ländern deutsche Produkte anzudrehen. Heute ist Made in Germany aber immer weniger gefragt. Die Kernsektoren der deutschen Industrie haben den Anschluss verloren. Autokonzerne halten immer noch am Verbrenner fest und haben sich mit dem Dieselskandal zusätzlich unbeliebt gemacht. Die Entkopplung von Russland und der Verlust der von dort strömenden günstigen Rohstoffe hat der deutschen Chemie- und Schwerindustrie einen harten Schlag versetzt. Die Merz-Regierung versucht nun alles, um die Profite des deutschen Großkapitals zu retten. Milliardenschwere Subventionen, Steuererleichterungen für Unternehmen und Sondervermögen für Aufrüstung und Infrastruktur sollen die Wirtschaft ankurbeln. Wiederum keine Rettung in Sicht ist für die arbeitenden Menschen in diesem Land, die sich die steigenden Mieten in den Städten nicht mehr leisten können, keine Kita-Plätze finden und durch den Druck auf dem Arbeitsmarkt immer schlechtere Arbeitsbedingungen hinnehmen müssen. Im Gegenteil, die eigene arbeitende Bevölkerung noch härter auszupressen, um den Standort zu verbessern, ist ein Teil des Plans, um Deutschland wirtschaftlich wieder oben mitspielen zu lassen. Dazu höhlt die Große Koalition systematisch die Rechte und Errungenschaften der Arbeiterinnenklasse aus, senkt das Rentenniveau, baut Sozialsysteme ab, verlängert die Arbeitszeiten. Die Neuaufteilung der Welt. Die Situation in Deutschland können wir aber nicht verstehen, wenn wir uns nicht auch die globalen Entwicklungen anschauen. Nicht nur Deutschland schwächelt. Tatsächlich geht die Zeit der unangefochtenen US-Hegemonie und des westlichen Blocks insgesamt ihrem Ende zu. Jahrzehntelang sicherte der Westen unter US-Führung seine Vorherrschaft durch wirtschaftliche Ausbeutung, militärische Präsenz und Institutionen wie NATO und Weltbank. Die Maske der angeblichen wertebasierten Ordnung verbarg dabei die reale Ausbeutung von Menschen und Ressourcen schwächerer Länder. Nun bröckelt die Grundlage dieser Ordnung. Staaten wie China, Indien und Brasilien industrialisieren sich und emanzipieren sich von westlicher Abhängigkeit. China ist zur Großmacht aufgestiegen. Der technologische und wirtschaftliche Vorsprung des Westens schrumpft. Diese Dynamik ist auch Ausdruck der strukturellen Krise des Kapitalismus. Die Profitabilität sinkt global, während Deindustrialisierung und neoliberale Reformen die eigene Bevölkerung verarmen lassen. Kurz, es wird schwieriger, in der realen Wirtschaft Profit zu machen, auch wenn das mit KI und Finanzspekulation versucht wird, zu verstecken. Infolgedessen werden in der internationalen Konkurrenz um Absatzmärkte die harten Bandagen ausgepackt. So fallen auch die Masken. Statt sich mit Begriffen wie Demokratie und Freiheit aufzuhalten, reden PolitikerInnen von knallharten wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen. Militärdrohungen, Sanktionen, Strafzölle und ökonomische Kriegsführung stehen auf der Tagesordnung. Immer offener werden auch kriegerische Mittel eingesetzt, um sich missliebige Regierungen gefügig zu machen, wie die gewaltsame Entführung des Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro. Der erneute US-Angriff auf den Iran Anfang März ist nur das jüngste Beispiel dieser Entwicklung, aber eine mit besonderer Bedeutung. Flächenbrand im Nahen Osten. Der Krieg der USA gegen den Iran ist perfide. Er instrumentalisierte die legitimen Proteste der iranischen Bevölkerung, die unter heftigen Angriffen seit Anfang des Jahres gegen das Regime auf die Straße gingen. Doch der US-Führung geht es um Profit und Kontrolle, nicht um Befreiung. Auch alle anderen Gründe, die für den Krieg angeführt werden, sind offensichtlich an den Haaren herbeigezogen. So stehe der Iran seit Jahren immer wieder ganz kurz vor der Vollendung einer Atombombe. Der Konflikt im Nahen Osten ist Teil des globalen Kampfes um Vorherrschaft. Die USA und Israel, unterstützt durch die NATO-Staaten, führen einen Krieg zur Zerschlagung des iranischen Gegners. Das strategische Ziel ist klar: den Nahen Osten unter westliche Kontrolle bringen, Israel als unangefochtenen Stützpunkt ausbauen. Damit sollen langfristig auch Russland und China geschwächt werden. Der Westen streckt dabei nicht vor Völkermord, Angriffskriegen und Zusammenarbeit mit Islamisten zurück, um diese Ziele durchzusetzen. Die Gefahr eines Flächenbrandes ist real. Und die Leidtragenden sind immer die einfachen Menschen. In Gaza, im Irak, im Libanon, im Iran. Bombardierungen haben noch nie die angeblich freie westliche Demokratie gebracht. Sie bringen Tod, Zerstörung und neue Unterdrückung. Die NATO-Intervention hat beispielsweise in Libyen 2011 dazu geführt, dass dieses Land von einem der weit entwickelsten Länder Afrikas zu einem Failed State wurde. Libyen taucht inzwischen vor allem in den Medien auf, weil in seinen Küstenstädten ein moderner Sklavenhandel mit MigrantInnen floriert. Der aktuelle Krieg gegen den Iran demonstriert, dass die Kriege, seien sie auch weit weg, auch auf dem Rücken der Arbeitenden hier geführt werden. Schon jetzt steigen die Benzinpreise. Eine hohe Inflation bei Lebensmitteln durch steigende Düngerpreise wird prognostiziert. Großkonzerne nutzen die Gunst der Stunde und drehen an der Preisspirale. Das bedeutet, dass zu den massiven Rüstungsausgaben, die wir mit Sozialabbau und Steuern bezahlen, noch zusätzlich gestiegene Lebenshaltungskosten kommen. Für uns gibt es im Krieg eindeutig nichts zu gewinnen. Wirkliche Befreiung kann nur von den Unterdrückten selbst erkämpft werden, nicht von fremden Militärmächten. Revolutionäre Veränderung muss deshalb auch gegen imperialistische Interventionen verteidigt werden, von innen heraus, durch die, auch bewaffnete, Kraft der organisierten Arbeiter und Volksmassen. Das zeigt sich deutlich bei Projekten wie Rojava in Nordostsyrien, wo die Menschen ihr Leben selbst in die Hand genommen haben und das sich in der Region als eines der wenigen emanzipatorischen Projekte behauptet. Oder in Kuba, das sich gegen die US-Blockade und Aggression verteidigt. Deutschland. Neues Geschäftsmodell Krieg. Aufgrund der Krise wird der Krieg also wieder offen zum Werkzeug der Durchsetzung kapitalistischer Interessen. Und die USA wollen wegen der eigenen Schwäche die militärische Drecksarbeit für die europäischen Vasallen nicht mehr übernehmen. Also hat die deutsche herrschende Klasse zusätzlich zum Spardiktat eine zweite Lösung ausgegeben. Wehrpflicht, Aufrüstung, Militarisierung. Kurz, Deutschland soll wieder fit für den Krieg gemacht werden. Um das durchzusetzen, muss zuerst der Gegner dämonisiert und der Krieg zur gerechten Sache verklärt werden. Zugleich die Bevölkerung an Bundeswehruniform und Militärmanöver gewöhnt und schließlich die inländische Waffenproduktion angekurbelt werden. Alles zum angeblichen Schutz des Friedens. Doch die Geschichte zeigt, mehr Waffen in den Händen der Bourgeoisie haben nie zu mehr Sicherheit und Frieden geführt. Im Gegenteil. Aktuell werden die hier produzierten Waffen und Kriegsgeräte in Krisengebiete wie dem Nahen Osten oder der Ukraine geliefert. Die deutschen Waffenexporte steigen jedes Jahr auf neue Höchstwerte. Dass es dabei nicht um westliche Werte oder Demokratie geht, wollte ein Blick auf einige der größten Abnehmerstaaten klarmachen: Israel, die Türkei und Katar. Die deutsche Rüstungsindustrie blüht. Rheinmetall hat seinen Aktienkurs seit Beginn des Ukraine-Kriegs verzwanzigfacht. Autowerke werden zu Panzerfabriken umfunktioniert. Rüstungs-Startups sprießen aus dem Boden. Doch nicht nur die Handelspartner, auch die Bundeswehr soll in Zukunft mit Waffen Made in Germany in der Lage sein, Handelsrouten zu schützen und deutsche Interessen zu verteidigen. Das heißt im Zweifel, auch mal die Houthis zurück in die Steinzeit zu bomben, wie es unlängst ein deutscher Journalist ausdrückte. Eingebunden in den mörderischen US-Imperialismus will die deutsche herrschende Klasse wieder mitmischen in aller Welt. Dass deutsche Soldaten verstärkt gewaltsam in anderen Ländern intervenieren sollen, ist schon schlimm genug. Doch mit den Säbelrasseln gegen Russland, der Eskalation gegen den Iran und der massenhaften Aufrüstung auf allen Seiten ist auch das Risiko eines großen Kriegs, potenziell mit dem Einsatz atomarer Waffen und verheerender Folgen immer höher. In den Innenstädten westlicher Metropolen findet eine Militarisierung auf anderer Ebene statt. Flächendeckende Überwachung und Hochrüstung der Polizei wird als Schutzmaßnahme inszeniert und dient doch in Wirklichkeit dazu, die öffentliche Ordnung gegen den Widerstand der immer unzufriedeneren Bevölkerung abzusichern. Und auch hier, mit Überwachungs- und Polizeitechnik, verdienen sich Rüstungsunternehmen eine goldene Nase. Sozialismus oder Barbarei? Es reicht sich, all das anzuschauen und zu verstehen, Sozialismus oder Barbarei, das ist keine altmodische Floskel, sondern die Realität unserer Zeit. Und sie fordert uns zum Handeln auf. Der Kapitalismus hat keine Antworten. Während Menschen in Armut versinken, ihre Mieten nicht zahlen können und ihre Jobs verlieren, sprechen Regierungen nur von der Rettung der Wirtschaft, nicht der Menschen. Im Klimawandel sehen KapitalistInnen nicht die drohende Katastrophe für die Menschheit, sondern möglichen neuen Profit durch Rohstoffe in der auftauenden Arktis. Der Krieg wird als notwendig verkauft und zum Investitionsmotor. MigrantInnen werden zum Sündenbock, während das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft wird und tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Unzufriedenheit der Bevölkerung wird mit Überwachung und Repression beantwortet. Dieses System ist makaber, grausam und führt in den Untergang. Das ist den Reichsten anscheinend egal, solange sie sich in den Privatbunker zurückziehen können. Doch wir werden uns dieser düsteren Zukunftsperspektive nicht unterwerfen. In diesen dramatischen Zeiten wird der Widerstand der Ausgebeuteten weltweit zum entscheidenden Faktor. Das bisherige System ist nicht mehr so stabil, wie es lange Zeit schien. Jahrzehntelang spielten die Ausgebeuteten besonders in imperialistischen Zentren wie Deutschland, kaum eine aktive Rolle. Doch weltweit zeigen sich Aufstände und Protestwellen, die Regierungen in die Knie zwingen. Das beweist, die herrschende Ordnung ist menschengemacht und Menschen können sie stürzen. In Deutschland scheint die Ordnung fest im Sattel. Aber auch hier regt sich an verschiedenen Stellen Widerstand. Oft vereinzelt und unorganisiert, aber an unzähligen Stellen zeigen Menschen ihren Unmut über die herrschenden Verhältnisse. Sei es durch spontane Proteste, Widerstand gegen die Polizei oder kleine Akte des Ungehorsams. Es bilden sich Zusammenschlüsse im Betrieb, in der Nachbarschaft und in politischen Gruppen und Initiativen. All dies sind Keime des Klassenkampfs. Und es ist der Klassenkampf, der gut organisiert und ausgeweitet die Verhältnisse ins Wanken bringen kann. Wenn jemals die Zeit war, politisch aktiv zu werden, dann ist es jetzt. Wir haben die materielle Basis für Veränderung. Genug Ressourcen, Wissen und Produktionsmittel für ein gutes Leben für alle. Unsere Antwort heißt Sozialismus. Das bedeutet Produktion nach gesellschaftlichem Bedarf, nicht Profit. Infrastruktur, Konzerne und strategische Sektoren werden zergesellschaftet. Der von allen erarbeitete Reichtum dient auch allen und nicht Bonzenfamilien wie den Porsches, Quanz, Bezos und Musks. Um das zu erreichen, braucht es einen revolutionären Umbruch mit der alten Machtverhältnissen. Erst dann wird die Bekämpfung der Armut, eine ressourcenschonende Produktion, ein Leben in Selbstbestimmung und internationale Solidarität statt nationaler Konkurrenz möglich. Dann erst kann eine friedliche Welt entstehen. So wie es ist, muss es nicht bleiben. Am 1. Mai und im ganzen Jahr gehen wir mit dem Klassenkampf in die Offensive. Kein Töten, kein Sterben für ihre Kriege. Am 1. Januar 2026 trat das neue Wehrdienstgesetz in Kraft. Für Männer ab Jahrgang 2008 ist das Ausfüllen eines Fragebogens zur Eignung und Motivation für die Bundeswehr und die Musterung verpflichtend, für Frauen freiwillig. 700.000 junge Menschen werden in diesem Jahr angeschrieben und sollen in die Bundeswehr gelockt werden. Die regierenden Parteien sind sich einig, dass ein zunächst freiwilliger Wehrdienst bei unzureichender Rekrutierung verpflichtend gemacht wird. Da das jährliche Ziel von 20.000 freiwillig Wehrdienstleistenden wahrscheinlich nicht erreicht wird, ist der verpflichtende Wehrdienst für junge Männer nur eine Frage der Zeit. Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen schon jetzt, dass immer offener von Kriegsvorbereitung und Kriegstüchtigkeit zur Verteidigung westlicher Werte gesprochen wird. Die deutsche Politik rüstet weiter auf. Und hinter dieser Rüstung stehen nicht die propagierte Sicherheit Deutschlands, sondern kapitalistische Interessen und imperialistische Machtkämpfe. Man sollte meinen, die Regierung hätte aus der Vergangenheit gelernt. Aufrüstung und Militarisierung führen nicht zu Frieden, sondern zu Krieg, Tod und Elend. Aber Frieden und Sicherheit sind offensichtlich gar nicht in ihrem Interesse. Jetzt sollen wieder tausende junge Männer und Frauen gedrillt werden, um zu kämpfen, zu schießen, zu töten und zu sterben. Wessen Söhne an die Front gehen, ist eine Klassenfrage. In der aktuellen Zeit der politischen Mobilmachung ist eines klar. Die Bundeswehr investiert erhebliche Summen, um sich als attraktiven Arbeitgeber darzustellen. Mit einem Werbeetat von 58 Millionen Euro fahren sie eine groß angelegte Kampagne. In Schulen, an Bahnhöfen und selbst auf Brötchentüten ist ihre Propaganda präsent. Sie werben mit materiellen Anreizen, hohe Einstiegslöhne, bezahlte Führerscheine, gute Ausbildungs- und Studienplätze. Dies sind für viele SchülerInnen in Zeiten von Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit verlockende Angebote. Gerade jetzt, wo Jugendarbeitslosigkeit, Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich sowie steigende Mietpreise zunehmen, wirkt das Angebot der Bundeswehr verlockend. Was die Bundeswehr jedoch nicht erwähnt, ist, dass all diese vermeintlichen Vorteile ihren Preis haben. Junge Menschen werden gelockt, militärisch gedrillt und zu willigen Untertanen erzogen, um letztendlich als Kanonenfutter der Herrschenden zu dienen. Widerstand gegen Wehrpflicht und Aufrüstung. Doch so leicht lassen sich die Menschen nicht täuschen. Viele zeigen ihren Widerstand gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Bundeswehr. Immer mehr SchülerInnen wehren sich gegen Besuche von Bundeswehr-Jugendoffizieren an ihren Schulen. Sie organisieren bundesweite Schulstreiks gegen die Wehrpflicht und entsorgen die Fragebögen. Ihr Unmut richtet sich nicht nur gegen die Wehrpflicht, sondern auch gegen die allgemeine Kriegspropaganda der Regierung. Viele Menschen in der arbeitenden Bevölkerung haben genug von der Propaganda. Sie erkennen, dass es nicht um die Sicherung der Demokratie geht und dass wir ArbeiterInnen diejenigen sind, die leiden, während die Regierenden von imperialistischen Machtkämpfen profitieren. Krieg und Aufrüstung sind immer mit der Zugrunderichtung der eigenen Bevölkerung verbunden. Nicht nur, dass die ArbeiterInnen zukünftig im Schützengraben verrecken. Auch die sozialen Sicherungssysteme werden immer weiter ausgehöhlt, während Überwachung und Repression massiv zunehmen. Wir haben andere Interessen als die Herrschenden. Wir wollen für gesellschaftlich Sinnvolles, für zivile Infrastruktur, Klimaschutz und guten Wohnraum arbeiten. Die Herrschenden wollen uns für ihre Profitinteressen und Machtspiele in den Krieg schicken. Der deutsche Imperialismus ist nicht bloß einer von vielen. Er ist ein weltweiter Kriegstreiber, der nicht nur die Jugend in die Bundeswehr zwingt, sondern auch durch Waffenexporte an nahezu jeden Krieg verdient. Wenn wir eine friedliche Welt wollen, müssen die hier gegen Aufrüstung, Wehrpflicht und Rüstungsexporte kämpfen. In der Ukraine zeigt sich der Schrecken des Krieges. 4 Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine ist unklar, wie viele Soldaten gefallen oder verwundet wurden. Schätzungen gehen von Hunderttausenden bis zu 2 Millionen aus. Zehntausende Zivilistinnen sind tot oder vermisst. Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben und haben ihre Lebensgrundlage verloren. An der Front herrscht ein Krieg der Abnutzung, ein Meatgrinder, Fleischwolf, wie Militärexpertinnen es nennen. Soldaten hocken monatelang in engen Unterständen, in der sogenannten Todeszone, einen bis zu 25 Kilometer breiten Streifen, der von Drohnen kontrolliert wird. Es gibt keine Möglichkeit, mit Fahrzeugen die Stellungen zu erreichen. Verwundete können oft wochenlang nicht evakuiert werden. Die Versorgung mit Munition und Proviant wird ständig unterbrochen. Bei all dem geht es oft nur um wenige Meter Geländegewinn. Soldaten desertieren massenhaft von der Front. Es gibt kaum Freiwillige, weswegen Männer im wehrfähigen Alter von der Straße wegentführt werden und zu dienen. Dagegen sägt sich Widerstand. Immer wieder werden Rekrutierungsbüros angegriffen und in den Stadtvierteln warnen sich die Menschen per Apps gegenseitig vor den Menschenfängern. Hoch die internationale Solidarität. Die Geschwindigkeit, mit der Kriege und imperialistische Aggressionen auf der ganzen Welt eskalieren, ist atemberaubend und erdrückend. Worüber aber oft in unseren Mainstream-Medien nicht berichtet wird, sind Ansätze vom Widerstand und Klassenkampf von unten. Deshalb wollen wir auf den folgenden 3 Seiten einige motivierende Beispiele herausstellen. Was sie gemeinsam haben? Sie zeigen, dass die Allmacht des Kapitals gebrochen werden kann und welche zentrale Rolle internationale Solidarität oft dabei einnimmt. Gerade heute, wo die Regierungen versuchen, uns gegeneinander aufzuhetzen und nationale Interessen stark zu machen, müssen wir über den Tellerrand hinausschauen und dem Nationalismus unsere internationale Verbundenheit entgegensetzen. Italien, Generalstreik für Palästina. Am 3. Oktober 2025 stand Italien still. Unter dem Motto «Blockiamo tutto», wir blockieren alles, schlossen sich bis zu 2 Millionen Menschen einem Generalstreik an. Sie protestierten damit gegen den laufenden Genozid in Gaza für die Hilfsflotte Flogel Sumutlotilla, die zur gleichen Zeit auf dem Weg nach Gaza war, und gegen italienische Waffenlieferungen nach Israel. Der öffentliche Nahverkehr war durch den Streik in nahezu allen Kommunen unterbrochen. Die Hälfte aller Zugverbindungen wurde eingestellt. Der Flughafenverkehr kam fast zum Erliegen. Große Häfen wie Genua, Livorno, Triest, Neapel und Ancona wurden von HafenarbeiterInnen blockiert. Über besetzten Straßenkreuzungen, Bahnhöfen und Unis wehte die Flagge Palästinas. Klassischer Streik am Arbeitsplatz verband sich an diesem Tag mit anderen Protestformen zu einem beeindruckenden Zeichen internationaler Solidarität. Zum Streik hatte ursprünglich die linke Basisgewerkschaft USB aufgerufen. Schon in den Wochen davor gab es spontane Proteste und Aktionen, um gegen die Angriffe Israels auf die Gaza-Hilfsflotte zu protestieren. Die Dynamik mündete schließlich im Aufruf zum Generalstreik. Durch den großen Druck von unten wurden auch die großen Gewerkschaftsverbände Italiens dazu gedrängt, sich anzuschließen. An den Ereignissen sind mehrere Dinge bemerkenswert. Erstens konnten linke Strukturen sie initiieren und auch innerhalb der Massendynamik anführen. Weiterhin prägten linke und antiimperialistische Inhalte die Proteste. Staatstragenden Kräften gelang es nicht, sie zu vereinnahmen oder die Positionen abzuschwächen. Zweitens konnte der Streik im Italien der rechten Meloni-Regierung und auch explizit gegen diese durchgesetzt werden. Meloni wollte ihn mit aller Kraft verhindern, mit ähnlichen Argumenten, die man in Deutschland oft zu hören bekommt. Es sei nicht zulässig, außerhalb von Tarifverhandlungen für ein politisches Thema zu streiken. Die Masse der ItalienerInnen haben dem auf der Straße eine Absage erteilt. Die kubanische Revolution verteidigen. Schluss mit dem US-Imperialismus. Seit der erfolgreichen Revolution 1959 sieht sich das kubanische Volk mit jahrzehntelangen Wirtschaftsembargos, Angriffsversuchen und sonstigen Sabotageakten konfrontiert. Was uns die Imperialisten nicht vergeben können, ist, dass wir vor ihrer Nase eine sozialistische Revolution gemacht haben, ordnet Revolutionsführer Fidel Castro diese Attacken mit Blick auf die USA ein. Die Karibikinsel hat ihre Widerstandsfähigkeit in den letzten 67 Jahren dabei mehrfach deutlich unter Beweis gestellt. Unter Führung der Kommunistischen Partei Kubas, PCC, und auf einer planwirtschaftlichen Grundlage konnten bedeutende Fortschritte beispielsweise in der Bildung erzielt und ein Gesundheitssystem von herausragender Qualität errichtet werden. Einen wesentlichen Baustein der kubanischen Politik stellt die internationale Solidarität dar. So wurden kubanische MedizinerInnen in den letzten Jahrzehnten in einer Vielzahl von sogenannten Drittweltländern entsandt, um dort Ausbildung durchzuführen und wichtige Unterstützung durchzuführen. Während der Corona-Pandemie wurden die Brigadas Medicales zu Hilfe auch nach Europa geschickt. Nachdem es unter der Obama-Regierung 2014 zu ersten zaghaften Schritten in Richtung Normalisierung der Beziehung zwischen der sozialistischen Karibikinsel und den USA kam, sieht die Situation gut 10 Jahre danach ernster aus denn je. Mit dem Erlass einer Executive Order am 29. Januar durch die Kuba als außerordentliche Bedrohung für die Vereinigten Staaten eingestuft wird, verschärft das Trump-Regime die seit Jahrzehnten bestehende US-Politik der Erstickung des sozialistischen Inselstaates erneut. Nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten, der damit einhergehenden Übernahme des Ölvorkommens durch US-Konzerne und die angedrohten Strafzölle gegen Mexiko, sieht sich Kuba seine hauptsächlichen Energiequellen beraubt. Trump macht keinen Hehl daraus, dass er beabsichtigt, Kuba mittels Ölentzug und Seeblockade aushungern zu wollen. Allen Widrigkeiten zum Trotz kämpfen das kubanische Volk und seine revolutionäre Regierung weiter für die Verteidigung der Revolution und Selbstbestimmung. Neben Versuchen einer eigenständigen Energieerzeugung finden im Rahmen des Kriegs des ganzen Volkes auch eine umfassende Volksmobilisierung unter Einbeziehung von ArbeiterInnen, BäuerInnen und Studierenden statt. Mitentscheidend für den Erfolg dieses Kampfes wird auch die internationale Solidarität sein, die dieser Tage wieder neu an Fahrt aufnimmt. Finanzielle Unterstützung und Hilfslieferungen werden organisiert und versucht, nach Kuba zu schaffen. Und auch in der Öffentlichkeit wird das Thema wieder offensiver von InternationalistInnen und Linken platziert. Denn trotz seiner geringen Größe und des konstanten imperialistischen Drucks ist Kuba ein lebendiges Beispiel für ein revolutionäres sozialistisches Projekt, das weiterhin daran arbeitet, den Sozialismus im eigenen Land aufzubauen. Deshalb ist die kubanische Revolution für uns bis heute ein Bezugspunkt, den es gegen imperialistische Angriffe zu verteidigen gilt. Eine gute Möglichkeit, sich an der Solidaritätsarbeit für Kuba zu beteiligen, bietet die Kampagne Defend Cuba. Mehr dazu auf www.defendcuba.org. www.palästinasolidarität.com. Für Palästina-Solidarität im Knast. Interview mit den Ulm Five. Anfang September 2025 konnten mehrere palästinasolidarische AktivistInnen in eine Niederlassung des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit Systems in Ulm eindringen und dort einen hohen Sachschaden anrichten. 5 AktivistInnen wurden danach festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Die Aktion hat große Aufmerksamkeit und Zuspruch in der linken Bewegung bekommen und militante Aktionsformen in den Fokus der Debatte gerückt. Wir konnten mit einer der inhaftierten AktivistInnen sprechen. Warum hat die Elbit Systems in Ulm angegriffen und was wolltet ihr damit erreichen? Nicht nur wegen der Dringlichkeit, irgendwie dazu beizutragen, den Völkermord zu stoppen, der immer noch andauert, auch im Westjordanland und seit Jahrzehnten andauert, sondern auch wegen der Bedeutung des materiellen Aspekts des Ganzen. Ich halte Massenproteste natürlich für äußerst wichtig, aber ich bin auch der Meinung, dass nur die Kontrolle der Narrative als Ziel und letztendlich im realen Leben nicht weiterbringen wird. Während wir als einfache Bürger einen echten Wandel bewirken könnten, wenn wir uns auf den wirtschaftlichen Schaden konzentrieren, der den Unternehmen zugefügt werden kann, die den Völkermord und die Besetzung Palästinas überhaupt erst ermöglichen. Vor allem, da die Regierung uns heute ignoriert. Elbit Systems ist der größte private Waffenhersteller der zionistischen Entität. Es ist gelinde gesagt empörend, dass dieses Unternehmen weiterhin auf deutschem Boden tätig ist und gleichzeitig die Werkzeuge für den Völkermord am palästinensischen Volk liefert. Wie sieht die Situation für euch im Knast aus? Ziemlich langweilig. Zu viel Fernsehen. Einige von uns haben sogar Probleme, Bücher zu bestellen. Für manche ist es sehr kompliziert. Echte Aktivitäten gibt es fast gar nicht. All unsere Briefe werden gelesen, unsere Besuche werden abgehört. Seit dem Tag, an dem wir hier sind, konnten wir keinen privaten Moment mit unseren GenossInnen verbringen. Wir halten jedoch durch und wollen jetzt die Rolle von Elbit Deutschland bei diesem Völkermord vor Gericht aufdecken. Mittlerweile wurde eine Waffenruhe in Gaza ausgerufen. Trotzdem sterben weiterhin PalästinenserInnen in Gaza und im Westjordanland. Durch israelische Angriffe, auch durch Waffen aus Deutschland. Was denkst du, welche Aufgaben stellen sich der Palästina-Bewegung? Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, es gibt nicht genug Gefängniszellen für uns alle. Wenn ihr den Ulm Five Brief in den Knast schreiben wollt, gibt es hier Infos dazu. ulmfive.info/de. Brief aus Rojava. Liebe GenossInnen, liebe LeserInnen, ich grüße euch aus Rojava und möchte euch etwas über die aktuelle Situation berichten. Wenn man in Kamischlo oder Hesike oder anderen Teilen Rojavas durch die Straßen geht, dann fällt einem stark auf, dass die Stimmung auf den Straßen sehr politisch ist. Die Straßen sind gefüllt mit schönen neuen Graffitis und Fahnen, meistens Fahnen der YPG. Sie hängen riesengroß vor den Häusern herunter. Die Präsenz von YPG hat enorm zugenommen und das ist im ganzen Rojava so. Es gibt sehr viele Veranstaltungen auf den Straßen, auch kurze Kundgebungen oder Demonstrationen. Man hat den Eindruck, dass die Präsenz der Revolution stark ist. Die revolutionären Werte und die Verteidigung der Revolution ist in den Straßen und bei den Menschen sehr präsent. Das ist ein politischer Ausdruck, der nach außen deutlich zeigt, dass es den Willen gibt, die Revolution zu verteidigen. Das ist ein politischer Ausdruck, der organisiert ist, der von den Menschen getragen wird. Der revolutionäre Volkskrieg hat zum Ziel gehabt, dass das Volk bewaffnet ist, um die Revolution zu verteidigen, und das ist auch so. Die Menschen selber sind alle bewaffnet. Volkskrieg bedeutet ja, dass das Volk die Verantwortung der Selbstverteidigung nicht an andere organisierte Kräfte abgibt, sondern dass sie Teil davon sind und die Verantwortung übernehmen. Das Volk organisiert sich neben der YPG und YPJ in zivilen Verteidigungseinheiten, die vor allem von den Frauen getragen werden. Das sind Mütter, Großmütter und junge Frauen aus dem Volk, die sich bewaffnet haben und die Verteidigung der Viertel übernehmen. Man kann sehen, dass die Selbstverteidigung besteht. Die ist solide und auf sie kann man sich verlassen. Wir erleben gerade einen neuen Moment in diesem Volkskrieg. Der Volkskrieg hat ja immer zwei Seiten. Zum einen die militärische Seite. Man muss in der Lage sein, den Feind zu bekämpfen, natürlich mit Waffen. Auf der anderen Seite das Gesellschaftliche, das Politische. Und diese Verlagerung des Militärischen ins Gesellschaftliche ist eigentlich immer Bestandteil gewesen von dem strategischen Konzept der Selbstverteidigung, vom strategischen Konzept vom Volkskrieg. Die gesellschaftliche Seite hat immer einen großen Wert gehabt und wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Über Bildung, darüber, dass das Volk im gesellschaftlichen Bereich Verantwortung übernimmt. Man kann den Volkskrieg also nicht auf ein militärisches Element reduzieren. Insofern ist es eigentlich für die Revolution von Rojava nichts Neues, dass man eine Verlagerung ins Gesellschaftliche macht, natürlich ohne im Hintergrund das Militärische aufzugeben. Wenn man mit den Menschen auf der Straße spricht, merkt man, dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, ihre Werte und Errungenschaften zu verteidigen. Aber die Leute sind auch der Meinung, dass der gesellschaftliche Aspekt jetzt verstärkt werden muss und die Möglichkeit dazu besteht. Diese Auffassung geht natürlich auch mit Ängsten einher, das ist klar. Aber es gibt eine sehr große Selbstverständlichkeit, dass die Werte und Errungenschaften, die jetzt über all die Jahre gezeigt wurden, sich in diesen neuen Formen von Kampf durchgesetzt haben. Und das ist die rote Linie, da gibt es eine Einheit. Die Frauenverteidigungseinheiten haben hier eine klare Rolle. Die Frage der Integration der Selbstverwaltung in den syrischen Staat ist natürlich ein Punkt, um den gerungen wird. Aber klar ist, dass die YPG sich nicht auflösen oder integrieren wird. Die Selbstverwaltung geht nicht ohne die Frauen und die pochen überall auf Eigenständigkeit und eine fassbare Präsenz. Von HTS und den ImperialistInnen gibt es natürlich die Bestrebung, alles aufzulösen. Aber von uns gibt es die Bestrebung, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit beizubehalten. In dieser Phase, wo darum gerungen wird, haben sich zivile Selbstverteidigungseinheiten der Frauen nochmal neu aufgestellt und klargemacht, dass sie unabhängig sind und sich nicht integrieren lassen. Das ist ein politisches Zeichen, was vom Volk kommt. Das Teil ist vom Kampf. Was die integrativen Wünsche des Feindes in der Praxis tatsächlich heißen, das wird sich zeigen. Seit die Angriffe der HTS begonnen haben, hat man gesehen, dass die revolutionäre Solidarität wie eine Explosion die Straße gefüllt hat. In Köln waren bei 100.000 und das macht hier einfach Eindruck. In Aleppo hat man erlebt, dass es eine geschlossene imperialistische Front gibt. Diese, in der von der Leyen dem Jolani Millionen überbracht hat, steht geschlossen hinter der Vernichtung von Rojava. Keiner hat sich gerührt, als 43.000 HTS-Kräfte und türkische Soldaten mit 80 Panzern versuchten, den Widerstand in Aleppo zu vernichten. Das Einzige, was passiert ist, war diese Stärke auf den Straßen in Europa. Die Solidarität war der einzige strategische Faktor, auf den der revolutionäre Widerstand hier in Rojava zählen konnte. Und der war erfolgreich, weil er einen Druck hergestellt hat, um den niemand hinwegsehen konnte. Das hat dazu geführt, dass die Jolani-Faschisten und Imperialisten wieder an den Verhandlungstisch zurück mussten. So wurde verhindert, dass der genozidale Feldzug stattfand, den sie eigentlich vorhaben. Aktuell befindet sich Kobane noch immer in Würgegriff des Feindes. Setzen wir Kobane ins Zentrum unserer Solidarität, bis wir diesen Würgegriff aufkriegen. Frauen, wehrt euch! Wenn es um Frauenrechte geht, wird Europa, insbesondere Deutschland, oft als Ort von Freiheit und Fortschritt dargestellt. Immer wieder wird betont, dass feministische Errungenschaften in anderen Ländern dringend notwendig sind, während hierzulande bereits alles erkämpft sei. Besonders deutsche PolitikerInnen zeigen mit geheucheltem Mitgefühl auf die armen Frauen des globalen Südens und blenden die Realität im eigenen Land aus. Die Arbeit lastet auf unseren Schultern. Wir Frauen sind gezwungen, in der Lohnarbeit zu schuften, um unser Überleben zu sichern, während wir gleichzeitig den Großteil der unbezahlten Haus-, Sorge- und Erziehungsarbeit leisten. Im Durchschnitt verdienen wir 25% weniger als unsere männlichen Kollegen, was unter anderem daran liegt, dass es vorwiegend von Frauen besetzte Berufe sind, die von Sozialkürzungen betroffen sind. Nach der Lohnarbeit buckeln wir zu Hause, um Familienmitglieder zu versorgen und Kinder großzuziehen. Wir arbeiten doppelt so viel für weniger Geld, haben weniger Zeit für Freizeit und Erholung und sind zudem am stärksten von Altersarmut bedroht. Sozialabbau auf unsere Kosten. In Deutschland steht augenscheinlich viel Geld für Aufrüstung und Militär zur Verfügung, jedoch nicht für faire Löhne, bessere Arbeitsbedingungen im Sozial- und Gesundheitswesen oder ausreichende Renten. Der zunehmende Sozialabbau, angeführt von neoliberalen Kräften wie Merz, trifft Frauen besonders hart. In Krisenzeiten sind wir es, die die Lücken füllen müssen. Wenn Kita-Plätze gestrichen werden und die Kosten für Gesundheit und Pflege explodieren, während staatliche Leistungen gekürzt werden, sind wir die Ersten, die einspringen müssen. Wir gleichen aus, wo der Staat versagt und der Druck auf unseren Schultern wächst. Rechtsruck gleich Antifeminismus. In einer Zeit, in der der Kapitalismus tief in der Krise steckt, sind reaktionäre Kräfte auf dem Vormarsch. Sie versuchen, die von der Frauenbewegung erkämpften Errungenschaften rückgängig zu machen. Die AfD propagiert ein traditionelles Familienmodell, in dem Frauen keine Rechte haben. Sie sollen aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen verschwinden, uns ins Private zurückziehen und uns den klassischen Rollenbildern fügen. Das, was sie wollen, ist, uns als Hausfrauen und Gebärmaschinen zu degradieren. Auch queere Menschen werden angegriffen, denn alles, was nicht in ihr Idealbild passt, wollen sie verbieten. Die Angriffe beim Christopher Street Day in verschiedenen Städten zeigen, wie rechte Gruppierungen versuchen, alle einzuschüchtern, die nicht ins binäre System von Geschlecht und Sexualität passen. Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelfall. Die Epstein-Files offenbaren, was westliche Eliten wirklich von Frauen halten. Während Frauen und Mädchen systematisch gefoltert, vergewaltigt und versklavt werden, bleiben die Täter unsichtbar. Verbale, psychische und physische Gewalt ist auch hier die Realität. Femizide sind die extremste Form geschlechterspezifischer Gewalt. Jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner in Deutschland, seine Frau zu töten, und alle 3 Tage gelingt es ihm. All dies sind keine Einzelfälle oder Beziehungsdramen, sondern Teil eines strukturellen Systems, in dem Frauen so wenig gesellschaftlicher Wert zugeschrieben wird, dass es dem Staat egal ist, ob sie in Sicherheit sind oder nicht. Wir haben eine andere Perspektive. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Reproduktionsarbeit nicht länger als private Verantwortung betrachtet wird, sondern kollektiv nach den Bedürfnissen der Menschen organisiert ist. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der wir sicher und gewaltfrei leben und über unsere Körper selbst bestimmen können. In den letzten Jahren haben sich weltweit feministische Streikbündnisse gebildet, die sich gegen die Ausbeutung unserer Arbeitskraft organisieren. Auch hier in Deutschland arbeiten bundesweite feministische Streikvernetzungen für unsere Rechte. Sie zeigen, wie wichtig es ist, diese Kämpfe nicht nur als einmalige Ereignisse zu begreifen, sondern als langfristige politische Druckmittel. Es geht hierbei nicht nur um Lohnkampf, sondern um all die gesellschaftlichen Themen, die uns Frauen betreffen. Es geht um politischen Streik. Der politische Streik gibt uns die Möglichkeit, uns als ArbeiterInnen zu organisieren und kollektiven Druck auf Staat und Unternehmen auszuüben. Wir Frauen halten dieses ausbeuterische System am Leben und wir sind es, die es stürzen können. Klassenkampf von oben in Zeiten der Krise. Wir müssen ran an die sozialen Sicherungssysteme. Mit dieser Kampfansage leitete Bundeskanzler Merz einen umfassenden Sozialabbau ein. Und der soll es in sich haben. Kürzungen beim Bürgergeld mit Ausweitung der Sanktionen bis zur vollständigen Streichung von Leistungen, die Abschaffung des 8-Stunden-Tages, die faktische Erhöhung des Renteneintrittsalters durch die sogenannte Aktivrente sowie Kürzungen von Leistungen der Krankenkassen. Eine radikale Kürzungspolitik gegen alles, was von der sozialen Marktwirtschaft noch übrig bleibt. Das ist jedoch keine Reaktion darauf, dass wir seit Jahren über unsere Verhältnisse gelebt hätten, wie Friedrich Merz behauptet. Sie ist Teil eines Klassenkampfes von oben, einer aggressiven Krisenpolitik gegen die lohnabhängige Klasse, die bereits von der Ampelregierung eingeleitet wurde und heute von CDU und SPD auf die Spitze getrieben wird. Grund für diese Angriffe ist die strukturelle Sackgasse, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet. Wenn die Kapitalisten ihre Profite nicht mehr durch Wachstum, Dominanz über fremde Märkte und technologischen Vorsprung sichern können, dann müssen sie andere Mittel anwenden. Die Lösung der herrschenden Klasse ist so alt wie der Kapitalismus selbst, den Klassenkampf gegen die eigene arbeitende Bevölkerung zu intensivieren. Das bedeutet weniger Lohn, höhere Arbeitszeit, weniger Rechte und schlechtere Arbeitsbedingungen. Durch niedrigere Lohnkosten versprechen sie sich, wieder konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt zu werden. Das ist ein direkter, unverhohlener Angriff auf die Arbeiterinnenklasse. Es gibt keine versöhnlichen Versprechungen mehr, keine Heilbotschaften von ökologischer Modernisierung und auch kein »Wir schaffen das zusammen«. Jetzt wird durchgegriffen. Sozialabbau, Lohnkürzungen, Deregulierung der Arbeitszeit, Erhöhung des Rentenalters, Steuersenkungen für Unternehmen und Einschränkung des Streikrechts. Merz kündigt immer wieder an, dass sich das Reformtempo sogar noch erhöhen müsse. Die SPD als Koalitionsmitglied setzt dem höchsten symbolisch Protest entgegen, zieht aber sonst mit. Die Folgen sind bereits sichtbar. Konkrete Pläne für Zehntausende Entlassungen, Restrukturierung und Werksschließung bei Bosch, VW, Audi, Continental, ZF und anderen zeigen, dass es sich nicht um konjunkturelle Schwankungen handelt, sondern um einen strukturellen Abbau von Produktion und Arbeitsplätzen. Die Firmen versuchen, durch Kostensenkung wieder rentabel zu werden, auf dem Rücken der Beschäftigten. Spardiktat in den Kommunen. Der Sozialabbau trifft die kommunale Ebene besonders hart. Bei Bildungseinrichtungen, Kitas, Pflegeeinrichtungen, Kulturangebote, Gesundheitsdienstleistungen, öffentlichen Nahverkehr und sozialen Wohnungsbau wird knallhart gekürzt. Viele dieser Bereiche leiden bereits jetzt unter chronischer Unterfinanzierung und Personalmangel. Kürzungen verschärfen die Personalnot, die Überlastung und die Versorgungsdefizite. In Bürgerämtern oder Jobcentern führen längere Wartezeiten und eine sinkende Servicequalität zu zusätzlicher sozialer Härte. Leistungen, die der Staat zurückfährt, sollen künftig privat oder familiär erbracht werden, sofern das überhaupt möglich ist. Bezeichnend ist, die Bereiche, in denen jetzt gekürzt wird, dienten quasi allen Parteien bei den kürzlich stattgefundenen Landtags- und Kommunalwahlen als Aushängeschilder. Lebensqualität, bezahlbarer Wohnraum, Kultur und gute Versorgung, das schreiben sich im Wahlkampf alle gerne auf die Plakate, während sie gleichzeitig genau an diesen Stellen kürzen. Ihre Philosophie? Kanonen statt Butter. Zeitgleich findet eine massive Militarisierung statt. Während im sozialen Bereich gekürzt wird, werden hunderte Milliarden für Rüstung locker gemacht. Hierbei gibt es einen direkten Zusammenhang. Für die Fähigkeit Deutschlands, Kriege zu führen, müssen woanders Einschnitte gemacht werden. Für die Herrschenden ist die Priorität klar. Die Aufrüstung ist wichtiger als die Verbesserung oder auch nur die Aufrechterhaltung der Lebensbedingungen der lohnabhängigen Klasse. Clemens Fuest, der Chef des hochangesehenen IFO-Instituts, bringt es mit den Worten des Naziführers Rudolf Hess ganz unverhohlen auf den Punkt: Kanonen statt Butter. Nichts davon ist neu. Der Sozialstaat wird seit dem Ende der Systemkonkurrenz mit der Sowjetunion abgebaut. Davor brauchte der Kapitalismus noch die Fassade des Wohlfahrtsstaates, um nicht von sozialistischen Revolutionen überrollt zu werden. Nachdem diese Gefahr gebannt war, wurde die Axt an den Sozialstaat gelegt. Das ist kein rein deutsches Phänomen. In allen westlichen Industriestaaten standen die sozialen Sicherungssysteme, die in der Nachkriegszeit aufgebaut und erkämpft wurden, unter Beschuss. Ein Unterschied zum Neoliberalismus in den 90er und frühen 2000er Jahren ist aber, damals wurde sozialer Abbau noch mit dem Versprechen von Wachstum verbunden. Doch damit ist es heute vorbei. Die Losung ist nicht mehr, es wird euch besser gehen, sondern das ist notwendig, das ist alternativlos. Ihr müsst eben mit weniger auskommen. Das ist die Logik der kapitalistischen Krise in ihrer verschärften Form. Und doch gibt es Hoffnung, denn auf die Angriffe von oben wächst der Widerstand von unten. Menschen, die sich organisieren. Belegschaften, die gegen Werksschließungen kämpfen. Breite Bündnisse von städtischen Angestellten bis hin zu Kulturschaffenden organisieren Proteste gegen die Sparhaushalte in verschiedenen Städten. In anderen Ländern gibt es schon Massenproteste gegen die neoliberalen Sparprogramme. In Frankreich legten massive Streiks gegen die Rentenreform das Land lahm. Französische Feuerwehrleute kämpften mit brennenden Barrikaden und Feuerlöschern, um gegen Personalmangel und Spardiktat zu protestieren. Die ArgentinierInnen wehren sich gegen die Arbeitsmarktreform des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei. Beim bisher vierten Generalstreik dazu beteiligten sich im März noch einmal mehr Menschen als an den vorherigen Streiktagen. All diese Kämpfe sind Ausdruck eines weltweit an Schärfe gewinnenden Klassenkampfes. Zur Bürgergelddebatte. Anfang März beschloss der Bundestag eine groß aufgeblasene Reformierung des Bürgergelds. Die Umbenennung zur Grundsicherung bringt vor allem mehr Sanktionen. Dabei wird mit dem Kampf gegen den sogenannten Sozialleistungsbetrug argumentiert. Also, wenn Menschen ein paar Euro mehr an sozialer Unterstützung vom Staat bekommen, als ihnen eigentlich zugestanden wird. Dazu sollte man wissen, eine aktuelle Studie des Paritätischen Gesamtverbandes kommt zu dem Ergebnis, dass der aktuelle Bürgergeldsatz zwar das nackte Überleben sichert, aber weder genug für soziale Teilhabe noch für ein würdevolles Leben ist. Dem Staat gehen jährlich zwischen 250 und 300 Millionen Euro durch diesen sogenannten Betrug verloren. Das ist ein Witz im Vergleich zu den 200 Milliarden, also über 700 Mal so viel, die ihm zum Beispiel durch Steuerhinterziehung der Reichen durch die Lappen gehen. Dass SPD und CDU jetzt groß Stimmung gegen die Ärmsten der Armen machen und sie noch weiter ins Elend treiben wollen, ist eine verabscheuungswürdige Taktik. Die Beschäftigten sollen gegen die Arbeitslosen aufgewiegelt werden. Die hohen Arbeitslosenzahlen, verbunden mit der harten Stigmatisierung der Betroffenen, wird bei vielen außerdem aus Angst vor dem Abstieg dafür sorgen, dass sie sich an ihren Arbeitsplatz noch mehr gefallen lassen. Das ist der wirkliche Zweck der sogenannten Bürgergeldreform. Repression auf dem Vormarsch. Dass das System in der Krise steckt und uns nichts anzubieten hat, müssen wir hier nicht nochmal erklären. Interessant ist, wie die Herrschenden mit der Unzufriedenheit darüber umgehen. Historisch gab es Phasen, in denen darauf von oben mit Zugeständnissen reagiert wurde, die das Leben der Menschen ein bisschen besser machen, ein bisschen Mitbestimmung erlauben. Doch das ist nicht mehr die Strategie. Die Herrschenden, nicht nur in Deutschland, reagieren stattdessen so, dass sie die bestehende Ordnung immer autoritärer und gewaltsamer verteidigen. Linke Bewegungen werden besonders stark kriminalisiert. Nicht, weil sie momentan schon in der Lage wären, diesen Staat gefährlich zu werden. Nein, allein das Potenzial linker Ideen in einer Zeit, in der immer mehr Menschen vor Augen geführt wird, dass dieses System ihr Leben nur schlechter macht und die sogenannte Demokratie eine Farce ist, soll bekämpft werden. Zur Repression gehört klassische Strafverfolgung, Ausbau der Überwachung, der Polizei- und Geheimdienstbefugnisse, Verbote und Polizeigewalt auf Demonstrationen und daneben verschiedene perfide Wege, Organisierung zu erschweren. Beispielsweise das Debanking, bei den linken Organisationen die Bankkonten gekündigt werden. Zuletzt traf das die Solidaritätsorganisation Rote Hilfe und Konten der DKP. In Speziellen trifft es diejenigen, die das Gewaltmonopol des Staates nicht anerkennen. AntifaschistInnen, die Faschisten selbstbestimmt gegenübertreten, wie Maya, Zaid, Hanna und Co. im Budapest-Komplex. Oder die UN5-Angeklagten, die ein israelisches Rüstungsunternehmen angegriffen haben. In solchen Fällen ist die Taktik der Behörden inzwischen oft die Konstruktion einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB. Damit können alle vermeintlichen Mitglieder kriminalisiert werden, auch wenn sich ihnen keine individuellen Straftaten nachweisen lassen. Und dafür muss nicht einmal eine besonders radikale Einstellung vorliegen. Bei AktivistInnen der letzten Generation reagierte der Staat wegen wiederholten Straßenblockaden für das Klima mit zahlreichen Hausdurchsuchungen und dem Vorwurf einer kriminellen Vereinigung. Hinter all dem steckt wohl die Angst, dass solche Aktionen eine Signalfunktion haben und anderen zeigen, diese Ordnung ist angreifbar. Deshalb die heftige Reaktion der Repression selbst bei verhältnismäßig geringem Schaden. Langjährige Haftstrafen für Straftaten, die in unpolitischen Zusammenhängen mit Geldstrafen abgehandelt werden würden. Außerdem im Fokus steht jeder Widerspruch gegen die militärische Aufrüstung Deutschlands und außenpolitischer Linie zu Israel. Hier zählt als Methode eine gezielte mediale und politische Stigmatisierung auf. Kaum jemand, der sich für Frieden einsetzt und noch nicht als Putin-Jünger oder Lumpenpazifist bezeichnet wurde. Die Diffamierung jeglicher Palästina-Solidarität als antisemitisch folgt ebenfalls dieser Linie und trifft politische AktivistInnen genauso wie Kulturschaffende bis hin zu UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese. Dahinter steckt, dass die Kritik an der Außenpolitik einen wunden Punkt trifft. Krieg und Genozid sind der Bevölkerung nur schwer schmackhaft zu machen. Und doch braucht die Regierung eine breite Zustimmung, um ihre Pläne zur militärischen Aufrüstung Deutschlands und der brutalen westlichen Weltordnung durchzusetzen. Streitende SchülerInnen gegen die Wehrpflicht sind da genauso ein Dorn im Auge wie Menschen, die gegen die offensichtlichen Gräueltaten des NATO-Blocks auf die Straße gehen. Der brutale Angriff der Polizei auf die antimilitaristische Rheinmetall-Entwaffnen-Demonstration in Köln im August 2025 war ein erster Versuch, auch Großdemos zu solchen unbequemen Themen zu zerschlagen. Die Spaltung und Zerstörung von Bewegungen gelingt aber nur, wenn wir sie zulassen. Repression nimmt zu, doch unser Bewusstsein und unsere Organisierung bestimmen, wie wir ihr begegnen. Das Ziel der Herrschenden ist die Vereinzelung. Dagegen setzen wir Kollektivität und praktische Solidarität, Unterstützung von Betroffenen der Repression, Gerichtsprozessbegleitung, Geld sammeln. Selbst im Knast kann der Kampf für eine bessere Welt fortgesetzt werden. Dort werden die Widersprüche des Systems besonders deutlich. Die Repression ist kein Zufall. Wenn sie uns trifft, dann, weil wir das Potenzial haben, dieses System ins Wanken zu bringen. Interview mit einem Ultra über Repression gegen Fußballfans. Fußball ist in Deutschland Volkssport und zieht jede Spielzeit Millionen von Menschen in die Stadien. Die Statistiken zeigen, dass die Stadien dabei so sicher sind wie noch nie. Trotzdem schreien Verbände und InnenministerInnen nach immer härteren Strafen und Vorkehrungen. Gegen die letzten einschneidenden Gesetzesentwürfe und Überwachungsmaßnahmen haben sich organisierte Fußballfans gewehrt und vorerst gewonnen. Wir haben mit Till, einem linken Fußballfan aus einer nordrhein-westfälischen Ultragruppe, gesprochen und ihn gebeten, auf die Proteste, aber auch generell auf die Repression gegen die Fankurven einzugehen. Was ist das Besondere bei der Repression gegen Fußballfans? Warum trifft es die organisierten Fanszenen oft als erstes? Ja, das fragen wir uns auch öfter. Spaß beiseite. Es ist doch so, dass das Stadion ein Raum ist, in dem erstmal alle Schichten der Gesellschaft anzutreffen sind. In der Mehrheit aber natürlich Angehörige der Arbeiterklasse. Große Aktionen der organisierten Fanszenen, wie in der Türkei bei den Gezi-Protesten in den frühen 2010er Jahren oder in Ägypten während des arabischen Frühlings, zeigen, dass die Kurve durchaus ein Gefahrenpotenzial für die Herrschenden sein können. Die Repression dient also zum einen den Fanszenen, einen präventiven Riegel vorzuschieben. Und auf der anderen Seite sind die Stadien auch ein Testballon, um auszutesten, was so alles im Namen der Sicherheit möglich ist. Geplante KI-Gesichtserkennung im Block oder was heute schon Realität ist, Nacktkontrollen beim Einlass und so Spirenzchen. Oder halt ganz klassisch mit Angriffen durch die Bullen, die dabei ganz gerne mal die ein oder andere neue Taktik ausprobieren. In der Presse wird es dann oft so zurechtgebogen, dass es für den Otto-Normalverbraucher so wirkt, als hätten die Fußballprolls es schon verdient. Welche Gesetzesänderungen waren Ende 2025 von der Innenministerkonferenz geplant? Die IMK wollte die Repressionsschrauben nochmal deutlich anziehen. Es sollte eine zentrale Stadionsverbotkommission eingesetzt werden, welche Stadionverbote ohne Verurteilung und ohne Unschuldsvermutung quasi mit der Gießkanne auszugeben sollte. Auch personalisierte Einlasstickets und die eben schon erwähnten KI-Überwachungsmaßnahmen gehörten zu den abenteuerlichen Vorschlägen. Alles in allem waren da Maßnahmen geplant, die Fußballfans unter Generalverdacht stellen, jedes rechtsstaatliche Prinzip abschaffen und einfach tief in unsere Freiheitsrechte eingreifen. Das macht keinen Unterschied, ob du organisierter Ultra bist oder beim Torjubel etwas Pyro anreißt oder halt Normalo und mit deinen Leuten einfach auf den Samstag ein paar Bierchen im Stadion trinken willst. Wie habt ihr euch dagegen gewehrt? Wir haben die Vorschläge, als wir von ihnen erfahren haben, öffentlich gemacht und die Stadien quasi als unser natürliches Habitat genutzt und dagegen mobil zu machen. Wir haben uns als Fans in Deutschlands bundesweit zusammengeschlossen und den Spirit aus den Protesten gegen die geplanten Investoren-Deals mitgenommen. Anmerkung der Redaktion, gemeint sind die erfolgreichen Proteste gegen die Pläne zum Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga. Es gab kreative Proteste im Stadion und wir waren auch außerhalb mit zehntausenden Menschen auf der Straße. Es war ein Zusammenspiel. Öffentlichkeit schaffen und gute Argumente haben auf der einen Seite, die eigene Macht zielgerichtet einsetzen auf der anderen. Wie wehrt ihr euch als Kurven darüber hinaus gegen die Angriffe auf euch? Also nicht nur im jetzigen Beispiel, sondern so generell. Wenn es zur Auseinandersetzung mit der Polizei kommt, stehen wir zusammen und versuchen uns zu verteidigen. In der Vergangenheit ist es einigen Kurven auch immer wieder gelungen, den Staatsdienern ihre Grenzen aufzuzeigen und für einen gewissen Respekt in den Reihen der Polizei zu sorgen. So konnten wir uns hier und da auch immer mal wieder Spielräume erkämpfen, auch wenn grundsätzlich die Repression natürlich anzieht. Aber wir wehren uns auch politisch, auch wenn viele das nicht so bezeichnen würden. Die Proteste in den Stadien sind politisch. Jedes Spruchband, das Öffentlichkeit schafft, und jeder Tennisball, der als Zeichen des Protests aufs Spielfeld geworfen wird, sind politisch. Die Fandemo in Leipzig letztes Jahr ist dafür ein plakatives Beispiel. Anmerkung der Redaktion, je nach Schätzung nahmen bis zu 20.000 Fußballfans aus rund 50 Städten teil. Solche fanszenenübergreifenden Demos hat es im Übrigen auch schon 2005 und 2010 gegeben. Es zeigt sich eigentlich seit Jahren, dass sich die Ultras immer mehr als eine Bewegung verstehen und ihre gemeinsame Macht begreifen, bei allen Unzulänglichkeiten, die unsere Bewegung so mit sich bringt. Direkt aus dem Silicon Valley. Überwachung, KI und Tech-Faschismus. Künstliche Intelligenz ist das neue Ding, vor allem am Arbeitsplatz und auf Social Media. Dass uns dadurch schreckliche KI-generierte Videos angezeigt werden und unsere Arbeit stressiger wird, ist schon schlimm genug. Aber eine wesentliche Gefahr liegt in der Anwendung von KI zur flächendeckenden Überwachung und Repression. Damit können massenweise Handydaten auf Knopfdruck ausgewertet werden. Gesichtserkennungsscanner helfen bei der Erstellung von Bewegungsprofilen und KI-Modelle berechnen, wie wahrscheinlich jemand straffällig wird, um ihn oder sie vorsorglich einzusperren. Ein Unternehmen steht wie kein anderes für diese dystopische Entwicklung. Palantir. Der US-Konzern verkauft Überwachungssoftware und hat zum Beispiel zuletzt eine Immigration OS an die US-amerikanischen ICE-Behörden verkauft, mit deren Hilfe diese Jagd auf Menschen ohne Aufenthaltsstatus machen können. Auch deutsche Behörden nutzen das Programm Gotham. Es durchsucht persönliche Informationen bis hin zu Gesundheitsunterlagen, verknüpft sie mit Videoüberwachungsmaterial und Social-Media-Daten. Mithilfe von geheimen Algorithmen erstellt Gotham Prognosen, ob jemand als verdächtig einzustufen und besonders zu beobachten ist. Mehrere Bundesländer verwenden es bereits und Innenminister Dobrindt prüft den bundesweiten Einsatz. Passend dazu herrscht bei vielen Milliardären in Silicon Valley ein rechtes bis faschistisches Weltbild. Palantir-Mitgründer Joe Lonsdale postete offen, Palantir sei gegründet worden, um jeden Kommunisten in der westlichen Hemisphäre inklusive ihrer Gräber in die Luft zu jagen. Palantir-Chef Peter Thiel, bekannt aus den Epstein-Files und aus einer deutschen Nazi-Familie stammend, hält Vorträge über den Endkampf gegen den Antichristen und träumt von der Aushebelung der Wahldemokratie mittels technologischer Manipulation der Menschen. Er bestätigt, Palantir ist ein Werkzeug in den Händen des NATO-Imperialismus, um die westliche Vorherrschaft zu sichern. Dazu passt die bislang grausamste Anwendung von KI, zum Töten im Krieg mittels automatisch gesteuerter Waffen. Viele Tech-Unternehmen und Regierungen haben zwar lange beteuert, dass es keine von Computern allein beschlossenen Morde geben soll. Google hatte eine Klausel, die Nutzung ihrer Software für militärische Zwecke untersagte. Diese wurde aber 2025 gestrichen. KI-gesteuerte Drohnen sind im Ukraine-Krieg inzwischen Alltag. Die israelische Armee nutzt die Palantir-Software Lavender, um PalästinenserInnen als Hamas zu markieren und zum Abschuss freizugeben. Je nach Terrorismusstufe sind Kollateralschäden von bis zu 100 anderen Personen in Kauf zu nehmen. Auch im Krieg gegen den Iran wird KI zur Zielerfassung für Bombardierungen genutzt, wahrscheinlich auch für die Ermordung von 168 Kindern bei US-Angriffen auf eine Grundschule am 28. Februar. Über Leben und Tod von Menschen entscheiden also schon heute Computerprogramme. Hochentwickelte Technik wird in menschenfeindlichen Systemen des Kapitalismus zur grausamen Waffe, obwohl sie eigentlich unser aller Leben verbessern könnte. Ein Grund mehr, diesen dystopischen Sci-Fi-Film abzuschalten und dieses System zu stürzen. Hinein in die antifaschistische Aktion. Trump, Meloni, Milei. Die Welt kippt nach rechts. Auch in der Bundesrepublik ist mit der AfD eine Partei ganz rechts außen auf dem Vormarsch. Noch in diesem Jahr wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens eine, wenn nicht gar zwei Landtagswahlen gewinnen. Was vor 10 Jahren noch unvorstellbar erschien, ist jetzt gefährliche Realität. Eine politische Partei, deren Programm und Parolen praktisch deckungsgleich mit dem der faschistischen NPD sind, genießt einen großen gesellschaftlichen Rückhalt und beeinflusst Diskurs und Politik in diesem Land nachhaltig. In ihrem Windschatten bringen sich militant-faschistische Strukturen in Stellung. In Anbetracht der schier übermächtigen Probleme unserer Zeit suchen viele Menschen nach Antworten. Ein Teil von ihnen landet bei der AfD. Nicht, dass von rechts außen wirkliche Lösungsvorschläge für die Krisen unserer Zeit kämen. Nein, der AfD gelingt es schlicht und ergreifend, sich als Fundamentalopposition zu inszenieren, ohne das tatsächlich zu sein. Denn sind wir mal ehrlich, die allermeisten Probleme, Krisen und Kriege unserer Epoche lassen sich auf die kapitalistische Wirtschaftsweise, ihren Drang nach Profit zurückführen. Die AfD will davon aber nichts wissen. Im Gegenteil, ein Blick in die USA zum großen Vorbild von Alice Weidel zeigt, wohin rechte Realpolitik letztlich führt. Nichts wird besser, wenn Rechte an den Schalthebeln der Macht sind. Die Reichen werden reicher, alle anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Trump hat die USA zu einem Paradies für Großkonzerne gemacht und ihren Bossen zum Teil direkten Zugriff auf Regierungsinstitutionen gegeben. Viele haben in der Folge ihren Job verloren und die Lebensmittelpreise befinden sich weiterhin in teils schwindelerregender Höhe. Die Menschenjagd von Eis und Co. ist die traurige Spitze einer rassistischen Spaltungs- und Deportationspolitik. Sicherlich sind wir hierzulande noch einige Schritte von einer Realität wie in den USA entfernt. Aber wenn CDU, CSU ehrlich wären, dann müssten sie zugeben, dass weite Teile ihres Programms zur Stabilisierung des deutschen Kapitalismus eigentlich nur bzw. am besten mit der AfD umzusetzen wären. Realistisch gesehen wird es also früher oder später zu einer Zusammenarbeit kommen müssen. Allen Lippenbekenntnissen von Söder und Merz zum Trotz. Den Aufstieg der AfD wird weder ein faktisch nicht durchführbares Verbot zur parlamentarischen Zusammenarbeit, aka die Brandmauer, noch ein Verbot der Partei stoppen. Auch dem Ansatz einer sozialeren Wirtschaftspolitik, um so den Nährboden der Unzufriedenheit zu verkleinern, macht die Realität einen Strich durch die Rechnung. Der deutsche Imperialismus, durch die weltweiten Entwicklungen in die Ecke gedrängt und von den USA in den Stich gelassen, ist gezwungen, aus eigener Kraft zu neuer Stärke zu kommen. Aufrüstung und wirtschaftliche Abschottung lassen dabei objektiv keinen Spielraum für einen sozialeren Kapitalismus. Was ist zu tun? Geschichte wiederholt sich nicht, aber der Blick zurück lohnt sich trotzdem, um Erkenntnisse für das Hier und Heute zu gewinnen. Ende der 1920er, Anfang der 30er war der Kapitalismus schon einmal in einer tief kreisenden Krise. In der damaligen Weimarer Republik legte die faschistische NSDAP einen kometenhaften Aufstieg hin. In Zusammenwirkung mit gewichtigen Teilen der deutschen Wirtschaft wurde sie zur Machtfraktion. Es folgten deutsche Expansionskriege und in der Menschheitsgeschichte einmalige Verbrechen. Gegen den Aufstieg der NSDAP kämpften viele, spät auch gemeinsam in einer Front. der antifaschistischen Aktion. Initiiert von der kommunistischen Partei KPD, war sie der Versuch, alle AntifaschistInnen zu bündeln und sich mit gemeinsamer Kraft den Straßenterror der SA zu erwehren und die soziale Demagogie von Hitler und Co. zu entlarven. Die antifaschistische Aktion kam, das wissen wir heute, zu spät. Dennoch setzte sie in kurzer Zeit ihre Existenz den FaschistInnen schwer zu. Natürlich ist 2026 nicht 1932 und Björn Höcke nicht Hitler. Eine mit der KPD vergleichbare Alternative zur bürgerlichen Elendsverwaltung existiert noch nicht. Und trotzdem kann der Ansatz der antifaschistischen Aktion für den Kampf heute eine Orientierung sein. Das Angebot der KPD zum gemeinsamen Kampf war an alle gerichtet, die es ernst meinen, unabhängig von ihrer politischen Herkunft. Im Blick hatten die KommunistInnen insbesondere Gewerkschaftsmitglieder und die sozialdemokratische Basis. Die antifaschistische Aktion verschwieg den Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus nicht und betonte die Notwendigkeit einer solidarischen Gesellschaftsordnung, ohne jedoch eine Einigkeit über deren Ausformung oder den Weg dorthin einzufordern. Die antifaschistische Aktion war konkret. Ihre Aufgabe war es unter anderem, die ArbeiterInnenviertel von faschistischen Überfällen zu schützen und diejenigen, die objektiv keinerlei Interesse am Faschismus hatten, davon abzuhalten, ihm ihre Stimme zu geben. Und natürlich ging es darum, faschistische Strukturen und Funktionäre zu bekämpfen, bevor sie zur reellen Gefahr wurden. Dieser Kampf ging letztlich verloren, aber er war alles andere als falsch und aussichtslos. Auch heute kann die antifaschistische Aktion eine Antwort auf die Rechtsentwicklung und das Erstarken der FaschistInnen sein, wenn sich die, die es ernst meinen, zusammentun. Wenn der Kampf um die Köpfe all derjenigen, die rechts eine Lösung ihrer Probleme suchen, einhergeht mit einer direkten Bekämpfung der faschistischen Strukturen, wenn gleichzeitig an vielen Orten auf unterschiedlichen Ebenen gekämpft wird und wenn viele in diesem Kampf unmittelbar involviert sind, dann ist einiges möglich. Der Weg der AfD zur Macht ist nicht festgeschrieben. Die Ausgangsbedingungen sind schwierig, aber alles andere als aussichtslos. Kommentar zum DGB 1. Mai Motto 2026. Wir pfeifen auf ihre Profite. Erst unsere Jobs, dann eure Profite. Mit diesem Motto ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB dieses Jahr zum 1. Mai auf. Das sorgte für einige Aufregung unter den aktiven KollegInnen im Betrieb und Gewerkschaftsgremien. Viele sind zu Recht empört. Wieso schert sich die einzige Organisierung für uns Lohnabhängige um die Profite und Interessen der Gegenseite? Und trägt dies auch noch am 1. Mai, den Kampftag der ArbeiterInnenklasse, präsent auf die Straße? Und das Einzige, was man sich traut zu fordern, ist der Erhalt von Arbeitsplätzen, egal unter welchen Bedingungen. Im Vergleich zu vergangenen 1. Mai-Mottos des DGB drückt dieses besonders handzahm. Vor 2 Jahren hieß es immerhin noch: mehr Lohn, Freizeit, Sicherheit. Und in den 1950er Jahren wurde am 1. Mai für Völkerfrieden und gegen atomare Aufrüstung demonstriert. Die inhaltliche Ausrichtung des DGBs zum 1. Mai dieses Jahr reiht sich ein in den Kuschelkurs mit den Herrschenden, den betrieblich und gewerkschaftlich Aktive schon lange beobachten. Einige der prägendsten Beispiele der letzten Jahre. 2022 beteiligt sich der DGB an Olaf Scholz konzertierter Aktion. Politik, DGB-Führung und Arbeitgeber beschließen gemeinsam die freiwilligen und einmaligen steuer- und sozialversicherungsfreien Einmalzahlungen. Diese gehen daraufhin in verschiedenen Tarifrunden 2022-23 ins Ergebnis zulasten von tabellenwirksamen Erhöhungen. Ebenfalls 2022 geben die Gewerkschaften im Rahmen der Zeitenwende ihre historische Friedensposition auf und argumentieren für Waffenlieferungen und Aufrüstung. Die Große Koalition tritt ihre Regierungsperiode mit dem Angriff auf den 8-Stunden-Tag an. Kurz darauf beschließt Verdi in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst die freiwillige 42-Stunden-Woche ab. In abhängiger Beschäftigung kann es aber keine Freiwilligkeit der ArbeitnehmerInnen für längere Arbeitszeiten gehen. Gegen die jüngsten Sparhaushalte vieler Kommunen gab es kaum gewerkschaftliche Proteste. Stattdessen werden PolitikerInnen auf Gewerkschaftskonferenzen eingeladen, um den KollegInnen zu erklären, warum sie leider nicht mehr fordern können. Dies sind keine Ausrutscher, sondern spiegeln eine grundsätzliche Haltung und politische Tendenz der meisten GewerkschaftsfunktionärInnen wider. Die DGB-Vorsitzende Fahimi macht darauf auch keinen Hehl. Es ist keine Zeit für Klassenkämpfe. Währenddessen ist der Klassenkampf von oben im vollen Gange. Die Sozialpartnerschaft wurde längst von der Kapitalseite aufgekündigt und sie sind zum offenen Angriff auf die Arbeitsbedingungen unserer Klasse übergegangen. Und die DGB-Gewerkschaften haben dem noch relativ wenig entgegenzusetzen. Warum rufen wir dennoch dazu auf, sich am 1. Mai an den Gewerkschaftsaktivitäten zu beteiligen und für eine fortschrittliche Politik in den Gewerkschaften zu kämpfen? Die Gewerkschaften sind unsere Organisationen. In ihnen sammeln wir ArbeiterInnen uns und können gemeinsam kämpfen für mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und auch politische Verbesserungen. Und letztendlich ist die Organisierung in den Betrieben auch ein wichtiger Ausgangspunkt für revolutionäre Perspektiven. Auch wenn die Gewerkschaften immer noch an der Sozialpartnerschaft hängen, heißt das nicht, dass sie sie kampflos aufgeben müssen. Es ist möglich, auch innerhalb der Gewerkschaften kämpferische tarifliche, aber auch politische Forderungen aufzustellen, die dadurch ein gesellschaftlich größeres Gewicht bekommen. Das geht aber nur, wenn wir aktiver Teil der gewerkschaftlichen und betrieblichen Arbeit sind. Wer sich über die Entscheidungen der DGB-Führung ärgert, muss umso heftiger innerhalb der Klingeln streiten und den arbeitgeberfreundlichen Kurs verurteilen. Lasst uns die Gewerkschaften wieder zur Kampforganisation und einen Ausgangspunkt proletarischer Gegenmacht machen. Warum geht es uns so dreckig? Die Vereinzelung durchbrechen. Es ist nicht nur ein Gefühl. Immer mehr Menschen geht es psychisch beschissen. Mittlerweile leiden in Deutschland 30-40% der Bevölkerung unter psychischen Krankheiten. Millionen sind in therapeutischer Behandlung, viele davon auf Antidepressiva angewiesen, um durch den Alltag zu kommen. Unsere Klasse ist krank. Das ist aber nicht unser individuelles Versagen, sondern es ist das System, das uns krank macht. Ein System, das auf Konkurrenz, Ellenbogenmentalität und Konsum basiert, in dem der eigene Wert am Funktionieren, Erfolg und dem perfekten Bild nach außen gemessen wird. Dass sich das in der heutigen Zeit immer mehr auf die Psyche schlägt, ist kein Wunder. Dafür gibt es viele Gründe. Zunächst ist es ganz einfach immer schwieriger, finanziell über die Runden zu kommen und den Traum vom guten Leben zu erreichen. Für viele ist dank der Mietpreisexplosion selbst eine eigene Wohnung unbezahlbar. Jeder fünfte Haushalt kann es sich nicht leisten, eine Woche im Jahr im Urlaub zu fahren. Die Arbeitslosigkeit steigt und damit der Druck für die, die noch Arbeit haben. Bloß nicht versagen, lieber noch eine Überstunde machen und den Chef nicht verärgern. Sorgen und Ängste vorprogrammiert. Und wie sieht es außerhalb der Lohnarbeit aus? Das angebliche Glück gibt es im Einkaufscenter zu kaufen, beim Streamingdienst die Unterhaltung und im Fitnesscenter dürfen wir bezahlen, um am perfekten Body zu arbeiten. Das alles wird uns als Freiheit verkauft und soll uns in Abgrenzung zueinander Selbstverwirklichung ermöglichen. Dabei ist unsere Welt gleichförmiger und trister denn je. Dafür, den eigenen Interessen nachzugehen, für freie Entfaltung, Kultur und Zusammenkommen ist immer weniger Raum, Zeit und Geld da. Jede Form der Gemeinschaftlichkeit wurde kommerzialisiert oder erstickt. Das Ganze wird verstärkt von einer Welt, die immer mehr online stattfindet. Für viele gehört das alltägliche Konsumieren von TikTok und Co. fest zum Alltag, auf dem Weg zur Arbeit oder der Schule, in der Pause oder vor dem Schlafengehen, ziehen wir das Handy aus der Tasche und öffnen den Feed. Einfach kurz abschalten, dem anstrengenden Alltag entfliehen, mögen wir uns denken. Aber dann werden wir nur mit immer belangloserem Content und KI-generierten Müll bombardiert. Dazu Influencer, neben deren Hochglanzleben unser Alltag nur umso unbefriedigender wirkt. Überall präsente schlechte Nachrichten runden den Depressionsmix ab. Kriege, die eskalierende Klimakrise, der Aufstieg der Rechten, Femizide, Superreiche mit scheinbar unbegrenzter Macht, weltweiter Hunger. Das alles unberührt vorbeigehen zu lassen, ist nicht menschlich. Es ist nicht unsere Schuld, wenn wir auf eine kranke Welt reagieren. Es gibt keinen Weg, sich dieser hoffnungslosen Welt zu entziehen. Und wir brauchen auch nicht darauf zu warten, dass uns die Herrschenden ein besseres Leben gewähren. Das können wir nur selber erkämpfen, sich zu organisieren, politisch aktiv zu werden und beginnen, unser Schicksal selbst zu schreiben, ist der beste Weg, den Teufelskreis der Ohnmacht und Vereinzelung zu durchbrechen. Im Gegensatz zum falschen Individualismus des Kapitalismus liegt die wahre Freiheit darin, sich mit anderen Menschen zu verbinden und aktiv in die Geschichte einzugreifen. Um das möglich zu machen, braucht es die Macht unserer Klasse, der Arbeiterinnenklasse. Und die manifestiert sich überall dort, wo Menschen im Sinne der Klasse gemeinsam kämpfen. So vielschichtig, wie das kapitalistische System seine Macht aufrechterhält, genauso vielschichtig, klug und kreativ muss auch dieser Kampf sein. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn der wirtschaftlichen Macht der Kapitalisten durch Streik und Solidarität Grenzen aufgezeigt werden. Wenn wir der scheinbaren Allmacht der Polizei selbstbestimmte Aktionsformen entgegensetzen und Repression ins Leere läuft. Wenn statt Werbeplakaten politische Parolen das Stadtbild prägen. Wenn wir der herrschenden Ideologie, die uns erzählt, dass wir jeder für uns alleine kämpfen sollen, solidarische und gemeinschaftliche Konzepte entgegensetzen. Wenn wir unsere eigenen Formen finden, unsere Geschichte zu erforschen, internationale Solidarität zu leben und unsere Menschlichkeit zu feiern. Und wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass das hier nicht das Ende der Geschichte ist. Es gibt ein Leben jenseits des Kapitalismus, jenseits von Elend und Krisen. Und dafür zu kämpfen, ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Empfehlungen: Unsere Straße von Jan Petersen. In der Nazizeit wurden viele antifaschistische Bücher geschrieben. Alle entstammten im Exil, bis auf das von Jan Petersen. Das Buch wurde, eingebacken in einem Kuchen, unter Lebensgefahr ins Ausland gebracht. Jan Petersen hatte viele Jahre in einer Arbeiterstraße Charlottenburgs gelebt, in der Wallstraße, die die Nazis Majkowski-Straße nannten. Majkowski war einer ihrer berüchtigten Obermörder, den sie selber erschossen, um ihn als Opfer der Roten ausgeben zu können. Der Kommunist Jan Petersen gehörte dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller an. In der Illegalität 1933 bis Mitte 1934 entstammt Unsere Straße. Darin berichtet er über den Mut, den illegalen Kampf der AntifaschistInnen, trotz Verfolgung, Verhaftung, dem faschistischen Terror. Unsere Straße berichtet aber auch über die Enttäuschungen angesichts verzagter und mutlos gewordener ehemaliger Gefährten. Das Buch erschien 1936 erstmals in Prag. Nie war ich furchtloser, von Inge Fied. Inge Fied, 1944 bis 2022, zog 1969 nach West-Berlin und wurde Mitglied der Bewegung 2. Juni. Sie wurde 1972 und 75 verhaftet. Beide Male brach sie aus dem Gefängnis aus, war dann an der Lorenz-Entführung 75 und an der Gefangenenbefreiung 78 beteiligt. 1981 Schuss auf einen Polizisten in Paris. 1982 Übersiedlung in die DDR, wo sie mit neuer Identität als Repro-Fotografin und später im Maschinenbaukombinat Karl Liebknecht in Magdeburg arbeitete. Kurz nach dem Scheitern der DDR wurde sie 1990 denunziert und verhaftet, 1992 zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Autobiografie ist spannend und selbstkritisch in den politischen Einschätzungen. Sie zeichnet darin ihre Kindheit, Jugend und den Kampf um Befreiung nach, zeitlich vom Deutschland nach 1945 bis zu ihrer Haftentlassung. Solange sie lebte, blieb Inge Fied Teil der Kämpfe gegen den Kapitalismus und stand für die Überzeugung, dass eine andere Welt möglich ist. Kobane. Der Film Kobane, ein kurdischer Film von 2022 über die Verteidigung von Kogane und die Befreiung der Stadt im Januar 2015 und besonders den Kampf der Verteidigerinnen der Frauenrevolution. 11 Jahre nach der Befreiung Koganes, den Sieg von YPG und YPG über den IS in der Schlacht um die Stadt, wird heute Kobane wieder von islamistischen Banden und der Türkei angegriffen. Aber die Kraft einer organisierten Gesellschaft bricht die Offensiven. Die Erfahrung des Sieges über den IS in Kobane gibt den Menschen das Selbstvertrauen, nach Rojava und an die Front zu gehen, entschlossen und bereit, die Revolution im Geiste von Kobane zu verteidigen. Streik. Das Management des französischen Automobilzulieferers Perrin bricht seine Zusagen und plant das Werk in einer der strukturschwächsten Gegenden Frankreichs auf Anweisung der deutschen Konzernleitung zu schließen. 1100 ArbeiterInnen droht der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Doch die KollegInnen beschließen, sich zu wehren. Unter der Führung des CGT-Gewerkschafters Laurent Amedeo formiert sich der Widerstand und es entbrennt ein konsequenter Arbeitskampf mit dem Ziel, den Kapitalisten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Neben Teilsiegen einer geschlossenen Belegschaft zeigt der Film auch, welchen Stellenwert die ArbeiterInnen für das Kapital, die Justiz und die Politik haben.